Hinter der Böschung zwischen Tennisplatz und Bahngleisen liegt die Stellung. 20 Erdlöcher, links eine Laube, rechts ein Schuppen mit Harken, Spaten, Gießkanne. Vor der Tür sitzt ein Leutnant, ein Junger mit Tarnzweigen um Helm, um Schultern, sitzt auf umgedrehtem Wassereimer, sieht aus wie was aus Sommernachtstraum. Er hält ein Fernglas, stiert Richtung Tennisplatz. EVD winkt, ich soll in die Laube. Es ist kalt, es regnet, es pladdert. Der Boden ist aufgeweicht, die Löcher voll Wasser. Ich kriech rüber, vorbei an den Löchern, an dem üblichen Mischmasch, Volkssturm, AJ, SS, Militär. In der Laube hockt ein Oberleutnant, hat ein Karnickel zwischen den Knien, sticht ihm ein Messer hinters Ohr. Ich steh stramm, blick geradeaus auf Regal, auf Handtuch, rot besticktes, eigener Herd ist Goldes wert. Der Oberleutnant guckt aus hellen, grellen, farblosen, guckt und lächelt. Etwas Spitzes schlägt an meinen Hals, klirrt gegen den Helm. Ich rutsch zusammen, will nicht Angst zeigen, versuch ein Grinsen. Feuertaufe, sagt er, schmeißt das Karnickel in die Ecke, geht raus. Der Regen hämmert aufs Dach, kleckert durch, macht Pfützen, es bumst an die Wand, der Oberleutnant ruft mitkommen. Draußen liegt einer von der SS, hat schwarz-roten Punkt an der Stirn, hat Augen auf. Der Oberleutnant drückt die Lider, winkt dem Leutnant, der robbt ran mit Spaten. Wir bücken uns, zerren an Beinen, an Armen, zu dritt buddeln wir, legen ihn rein in den Modder, in den Regen, schippen zu, rutschen ins Loch, ins Leer gewordene. »Ure!« brüllt's drüben, weit hinten, hinter den Tennisplätzen. »Die brüllen wie die Affen«, sagt der Leutnant. »Wenn sie angreifen, brüllen sie wie die Affen.« Er hebt die Faust, schlägt sie runter, der Matsch spritzt hoch. Dann faucht's und rattert's und wütet's aus 20 MGs. Wir reißen unsers hoch, stecken den Munitionsgurt rein, es rast, macht sich selbstständig, schlägt um sich, ist heiß, wird stumm, blockiert. EVD nimmt es, kriecht raus, rennt zur Laube. Hinten brennen Häuser und zwei Holzbaracken. Das Wasser gluckert um mich herum. Es reicht bis zu den Knien. Der Leutnant springt rein, duckt sich, zündet eine Zigarette an, hält die Hand über die Glut, lässt mich ziehen. Wir stehen dicht zusammen wie in der Tanzstunde beim langsamen Walzer. Er zuckt mit dem Kopf, deutet auf Tanker, sagt, wenn da Öl drin ist, sind wir geliefert. Es wird dunkel, es regnet, regnet ohne Pause. Regnet Strippen, regnet Schnüre. Weit hin, hinter den brennenden Häusern bullert's. Das Bss, Bss hat aufgehört. Ich muss pinkeln, dringend, fürchterlich. Es ist wie die Magenschmerzen, die Bauchschmerzen. Ich kann nichts anderes denken, nur ich muss pinkeln. Der Leutnant raucht, murmelt, bleibt. Ich hock mich tiefer, tiefer ins Wasser. Nehm die Pistole, halt sie hoch, hock mich, lehn mich an, als sei ich müde. Könnt nicht mehr stehen. Es läuft die Beine entlang, läuft ins Wasser. Vielleicht merkt er es, vielleicht nicht, ist egal. In der Kälte wird's warm, wohlig warm, dankbar bin ich, zufrieden, hab Hunger, bin müde. Um 5 geht's los. Morgensegen, blökt einer. Es haut in den Güterzug auf den Tennisplatz, das Erdloch reißt, wackelt, tanzt, klatscht zusammen, hält meine Füße, meine Beine. Es regnet, es gießt, es hagelt, hagelt Splitter. Große, kleine bohren sich rein in den Matsch, zerteilen Regenwürmer, Erdklumpen, leere Käsedose. Nach 2 Stunden hört's auf. Ich fass vom Kopf runter übers Gesicht, über Hals, Brust, Bauch, zieh an den Beinen, nass tauben Beinen, fühle, taste. Noch alles da? Ich krieche hoch, bzzz. Der nebenan pöbelt, die hauen ihre Eien Iwans in der Pfanne mit ihrer Orgel. Ist denen scheißegal. Vom Bahndamm brüllt's, Hilfe, Hilfe. Ein Soldat liegt da, Bauch auf, Darm raus, quillt weg über Uniform, übers Gleis. Brüllt, Hilfe, wird leiser, heiser, atemlos. Ich sitz, ich starr, vergess Scharfschützen. Helft ihm doch, brüll ich. 2 sind drüben, versuchen ranzukommen. Am Ohr wird's heiß, zischt's, klack macht es. Lass mich fallen ins Wasser, ins Aufgewühlte. Kopf runter, nimm den Helm, schieb ihn aufs MG, Hals hoch, klack. Der hat sich eingeschossen, denke ich, ist ganz nah. Wo ist der bloß, das Aas? Piss, klack. Der Leutnant ist tot, schreit einer. Wieder geht's los. Trommelfeuer, Stalinorgel, hört nicht mehr auf, hört nie mehr auf. Gesicht im Matsch, hab den Matsch im Mund, spucke, werd wach, was ist? Lebst du, bist du in Ordnung, lebst du? Er liegt neben mir, weint, schluchzt, hält meine Schultern, wischt mein Gesicht. Es ist dunkel, es regnet, muss Stunden gedauert haben, das letzte Mal. Muss eingeschlafen, muss ohnmächtig geworden sein. Er ist still. Wir krabbeln, rollen auf die Laube zu. Er sagt, 12 sind tot. Ich lieg in der Laube auf dem Boden, Pistole in der Hand, Koppel drückt, Stahlhelm drückt, Haut brennt vor Müdigkeit, Lippen dick vom Matsch, vom Durst. Einer schlingert rein, hat eine Feldflasche mit Wasser. EVD findet Kaffeebohnen, sagt, lass uns warten, bis es hell wird, dann machen wir Feuer. Ich nehme die Kanne, eine vom Regal, mit dickem Bauch und abgeschlagener Tülle. Deckel hat sie auch nicht mehr. Richtige alte Schrebergartenkanne. Robbe raus, will was abgeben an die, die in den Löchern liegen. Halt sie hoch, bin vorsichtig, will's nicht verschwappen. Klack macht's. Henkel in der Hand, Kanne weg. Den Henkel habe ich noch. Ich knall zurück, rein in die Laube, der mit der Wasserflasche hockt. Da sagt Allmächtiger. Steht auf, stöhnt, reibt den Rücken, ist Schrebergartenbesitzer, gehört dahin. Sonntags mit offenem Hemd, Unkraut jäten, Stachelbeeren pflücken, grüne, saure, dunkelrote, die platzen, wenn man reinbeißt. Stangenbohnen binden, Zeitung lesen im Klappstuhl. Um 7 nach Hause, krempelt Ärmel runter, schließt Vorhänge, Schloss geht weg, Bohnen unterm Arm, in Fortsetzungsroman gewickelt. Lass uns heiraten, sagt EVD, sieht auf mich runter, sagt, lass uns heiraten. Bist du verrückt, sag ich, du bist doch verheiratet. Das weiß doch keiner, ich will heiraten. Will, dass du meine Frau bist, bevor was, bevor wir vielleicht draufgehen. Die Laube wackelt, schaukelt, das Regal kippt um. Vom Tennisplatz kommt Quietschen, Klirren, gleichmäßiges, hohes Klirren. Ein Panzer wälzt sich durch Krater, frisst Zäune, Büsche, Lauben, bleibt stehen, dreht das Rohr rechts, dreht es links, steht, denkt nach. Aus dem Loch hinten neben dem Schuppen springt ein Kleiner, einer in HJ-Uniform, springt, hüpft, hinkt, schleppt ein Rohr, springt auf den Platz, auf den Panzer zu, verschwindet. Das sind sie, schreit EVD, die Entsatzarmee. Ich hab's doch gewusst, hab's immer gewusst, die lassen uns nicht im Stich. Die Bretterwand klappt auseinander, Laubendach fliegt weg. Heiß wird's, hellgelb, dann rot, dann weiß. Neben uns liegt einer, es ist der Oberleutnant, ist blutverschmiert, zischt. Das Arschloch, das gottverdammte Arschloch, hat doch den Panzer hochgehen lassen, hat eine Panzerfaust, lässt den eigenen Panzer hochgehen. Er steht auf, zieht die Jacke runter, steht gerade, brüllt, absetzen. EVD dreht sich um, setzt sich auf, pssst, macht's, wirft sich hin, sagt, ich möchte, dass sie uns trauen. Der Oberleutnant guckt aus Blut verschmiert und was wollen sie? Ich möchte, dass sie uns trauen, wir wollen heiraten. Der steht, hört kein pssst, steht im Licht vom brennenden Tank, sagt knapp, ich hab keine Befugnisse, sagt absetzen, sagt ah, dreht sich, rollt, bleibt liegen, hat kein Gesicht, hat nur Helm über rotem Brei. 30 waren wir vor 3 Tagen, vor 3 Nächten, 5 sind wir jetzt. Über die Bahngleise zurück, ducken, zusammenziehen, springen, ducken, zusammenziehen, springen. Der Regen hat aufgehört. Einer sieht durchs Fernglas, die anderen liegen hinter MGs. Die Tanker stehen noch, vielleicht war doch kein Öl drin, denke ich. 2 Güterwagen sind umgekippt, Bauch nach oben, einer durchsiebt. Ulm-Donau steht rechts unten. Das ist ein Omen, ein gutes Omen, denke ich. Stoß ihn an, zeig hin, flüstere. Ruhe, bellt einer. Mensch, das sind sie, pustet der mit dem Fernglas. Ure, heult es hinten bei den Lauben, an den Gleisen, ure, heiser, langgezogen. Ich halte den Munitionsgurt, er das MG. Rankommen lassen, murmelt's, rankommen lassen, nicht schießen, jetzt, brüllt er. Mäh, macht's aus den Läufen, mäh. Einer holt aus, wartet, schmeißt Handgranaten, mäh. Dann ist still. Tack, tack. Entfernt das Tack, tack. Dann still. Sie nehmen Feldflaschen, halten sie hoch, halten sie in Bartstoppel, halten sie geschickt mit klobigen, aufgesprungenen Händen, schneiden Kommissbrot mit Klappmesser, verteilen Eckenkanten, Stücke, sagen, wir müssen hier raus, wenn's dunkel ist, hauen wir ab. Die Stalinorgel donnert los, bläst Mauersteine, Mauern, Türen, Decken, Stuck, tobt stundenlang. Es wird hell, glasig. Wie beim Tauchen, wie im Stadtbad, wenn man vom 3-Meter-Brett springt, langsam hochkommt. Wir buddeln, kratzen, hacken im harten, unnachgiebigen Boden. Schmeiß dich hin, brüllen sie, schmeiß dich hin, halt die Schnauze. Pss, klack, pss, klack. IVD wühlt, gräbt, stößt den Boden. Wir quetschen uns rein, stehen aneinander gepresst, haben das MG, haben die Pistole, die Handgranaten. Wir hacken an unserem Erdloch rum, hacken, schaufeln wie Maulwürfe. Hilfe, ruft's hinter uns, Hilfe! Da torkelt ein Alter, ein Dürrer in Uniform, ist gelb, torkelt wie besoffen, lässt sich fallen, kriecht ran, krabbelt. Hilfe! Aus seinem Rücken läuft Blut, wir ziehen ihn ran. Ich schneide die Jacke auf, bin ruhig, werd ruhig mit ruhigen Händen. Es strömt, es pulst aus dem Rücken. Ich reiß das Hemd auf, reiß es in Fetzen, steck's in die Wunde, bind's um den mageren Rücken. Er stöhnt, schreit, sackt zusammen. Kann nicht fallen, wird gehalten vom Erdloch, von uns. Ore, macht's. Da sind sie, da sehe ich sie. Sehe sie zum ersten Mal. MG in der Hüfte, rennen auf uns zu, Bajonett blitzt, blitzt auf in der Sonne. MG im Bajonett kommt auf mich zu, kommt näher, ist nah, Armlänge. Die Erde spritzt auf, verklebt die Augen, mäh, macht's, kommt von nebenan, neben mir. Die Handgranate, ich zieh, duck mich, ah, wumm, Splitter klingeln auf Stahlhelm, ich fall auf den Dürren. Wo ist das Bajonett? Ich wart drauf, gleich kommt's, muss doch von oben, das Bajonett. Es ist still. Wir sehen uns an über den Dürren, über den blutenden Rücken hinweg, sehen uns an, warten. Seine Augen sind hell, verzweifelt. Schweiß läuft über Augenbrauen, über Lider, über Backenknochen. Er schlägt mit der Faust aufs MG, haut es weg, sagt, oh Gott, oh mein Gott. Drüben wimmert's, dann Bellen, trockenes Bellen aus Panzerkanonen. Ein Arm fliegt durch die Luft, Knochenarm, handloser Friedhofsarm. Wir sehen ihm nach, der Alte zwischen uns stöhnt, bäumt sich auf, röchelt, gurgelt, ist tot. Steht zwischen uns, kann nicht fallen, wird gehalten, Kopf schräg auf der Schulter. Absetzen, ruft einer. Auf der Straße liegen die Russen übereinander, nebeneinander mit verdrehten Beinen, verdrehten Köpfen. Lass mich nie liegen, sag ich. Wenn ich verwundet bin, lass mich nicht liegen, schwör's. Wenn einer von uns verwundet wird, muss der andere ihn erschießen. Lass uns schwören. Wie macht man das, frag ich. Wenn man's an die Schläfe hält, kann man sich blind schießen. Er zeigt mir die Stelle im Nacken, kleine Vertiefung unter Schädelknochen. Er nimmt die Pistole, sichert sie. Ich halte sie an sein Genick. Er sagt, ja, da musst du schießen. In der Albrecht-Achilles-Straße ist das Hauptquartier. Sie stehen in der großen Halle auf Parkettboden, stehen in Reihen mit aufgeklappten Mäulern, glotzen einen Hauptmann an. Einer schubst uns in die Ecke vor einen Schreibtisch. Offizier sieht hoch, sagt, ihr habt euch von eurem Truppenteil entfernt. Zeigt auf die Reihe, sagt, einreihen. Ein Gefreiter, ein Alter steht neben mir, flüstert, die hängen uns auf. Schnauze halten, brüllt einer mit Gewehr. geht an uns entlang, brüllt Schnauze. Das Tor knackt, springt auf, Holzsplitter, Granatsplitter preschen in Boden, in Decke, in Wände. Die an der Tür wälzen sich, schreien. Ich schmeiß mich hin neben den Schnauzebrüller, sag, ich bin eine Frau, EVD liegt hinter mir, ich zieh ihm das Kuvert mit den Zigaretten aus der Tasche, sag, hier, nimm sie, lass uns abhauen, der da ist mein Mann. Der Schnauzebrüller stiert, sagt nichts, ich rüttle, Mensch, lass uns hier raus, der stiert, hört nicht, ist tot. Die Wand krächzt, neigt sich, ich sehe sie kommen, auf uns zu, rolle, springe, trete auf Hände, auf Beine, sehe sie stürzen auf Liegende, Stehende, Brüllende, ein Volkssturmalter hockt, Kopf zwischen Knien, spuckt, Zähne, weint. Meine Frau, mein Gott, meine Frau, die ist in dem Haus da, da, in dem Keller da, zeigt auf die Wand, die Einstürzende, auf den Hof, auf brennendes Haus, rutschendes, polterndes, auseinanderbrechendes Hinterhaus. EVD zerrt mich hoch, raus hier. Halt, ruft's, stehen bleiben. Ein Leutnant steht zwischen Mauerbrocken, hält Pistole, ruft, wo wollt ihr hin? Ich reiß am Stahlhelm, zieh verklebte Haare, sag, lass mich raus. Er grinst, greift in die Tasche, schmeißt einen Riegel Schokolade, winkt mit der Pistole, guckt weg. Draußen liegen drei Soldaten, sehen hoch. Setz das Ding auf, schreien sie. Ich hab den Stahlhelm in der Hand, halt ihn am Riemen, merk erst jetzt, wie leicht Kopf, Nacken, Rücken ohne Druck, ohne Pressen vom Helm, von verschwitztem Leder. Setz das Ding auf, brüllen sie, bis klack, da drüben sind sie, da in dem Haus, sagt einer. Wollten die euch aufbaumeln, fragen sie? Ja, sag ich. Mensch, Mensch, Säuen haben die. Es wird dunkel, sie holen Strippen aus Brotbeuteln, binden Strippenenden an Koppel, seilen sich an wie Bergsteiger. An der Ecke verkeilte Panzer, Soldaten sitzen drauf, stehen drumrum, rufen, Hitler ist tot. Sie rufen es weiter, nach hinten, nach vorn, Hitler ist tot, der Krieg ist aus. Es röhrt durch die Straße, über die Brücke, durch die Ruinen. Sie kommen aus Erdlöchern, aus Haustoren, werden zu trampelnder, stampfender, auflaufender Herde. Die Strippe zwischen uns reißt. Wir schreien Namen, finden uns, werden weitergeschoben, weitergetrieben vom grauen, nicht enden wollenden Strom. Morgens sind wir in Spandau, in einem Mietshaus. Sitzen dicht gedrängt auf den Stufen, sehen durch einsames, übrig gebliebenes Treppenhausfenster mit lila-grünen Jugendstil schnörkeln. EVD sieht durch das Fenster auf die Panzer, auf die Brücke, sieht das brennende, stumme Spandau, sagt, wir müssen uns zu den Amerikanern durchschlagen. Wenn wir über die Brücke kommen und durch Spandau, haben wir es geschafft. Es geht los. Rufen sie von unten, sie stehen auf, glotzen die Treppe runter auf die Straße. Wir werden eingeteilt, 50 Mann pro Panzer, stehen neben ihnen, hinter ihnen, warten, bis sie losrollen. Es ist still, bis auf das Quietschen der Ketten, das Knarzen der Stiefel. Der erste Panzer ist drüben, der zweite setzt an, ist in der Mitte. Wir laufen mit, halten Abstand. Da rast es los aus den Dächern, aus den Fensterhöhlen. Granatwerfer, Maschinengewehre, Flammenwerfer, der Panzer brennt, springt auseinander, es hebt mich hoch, trägt mich weg, lässt mich fliegen, schlägt mich gegen Eisenhartes, lässt mich liegen. Ich spür Blut, fass ins Gesicht, hab blutige Hand, denke, jetzt bin ich tot. Bleib liegen, denke, so ist das also. Ich sehe sein Gesicht, es kommt näher, es blutet, sagt, jetzt ist es soweit, gib mir die Pistole. Neben mir türmen sie sich, Körperberge fallen übereinander, türmen sich höher und höher. Ich halte die Pistole, brülle, nein, zieh ihn hinter mir her, an dem brennenden Panzer vorbei, über die Körper hinweg. Wir sitzen zwischen den Glassplittern und Mauersteinen, wissen, dass die Russen im ersten, zweiten, dritten Stock, dass sie im Dachboden sehen ihre Flammenwerfer, ihre Handgranaten, hören ihre Maschinengewehre, ihre Stimmen, ihr Poltern. Unsere Pistolen sind wie ein Versprechen, ein Geschenk, eine Gnade. Das Blut läuft aus dem Haaransatz, läuft gleichmäßig über das Gesicht, über die Jacke. Der linke Ärmel ist aufgerissen, ist kratzig von getrocknetem Blut. Sein Kinn ist zerschnitten, klaffende Streifen zwischen Bartstoppeln. Ich sehe seinen Mund, sehe das Gesicht meines Vaters. Trauriges Gesicht auf vergilbtem Papier mit Eselsohren. Nein, sage ich, nein. Ein Versuch, ein einziger. Bis zu den Parterrefenstern liegen sie, die Toten. Ich laufe dem Gesicht nach, höre nichts, sehe nichts, nur das Gesicht, lauf ihm nach. Stürze nicht, stolpere nicht, laufe, laufe, liege auf weicher Erde, auf Ackerboden. Rote Flecken kommen heran, gehen weg, kommen heran, werden schwarz, schließen mich ein, fressen mich auf. Die Erde ist kalt, ist nass, ist dunkel. Er hält meinen Kopf, sagt, wir hatten einen Schutzengel. Wir liegen zwischen Baumwurzeln, es ist Nacht, es raschelt. Ich spring auf, will weg, er hält mich, flüstert, wir sind noch mehr, 50 oder 60, bleib liegen. Der Marsch beginnt, Marsch der Versprengten. Wir laufen nachts, angeseilt, zusammengehalten, laufen leise, gleichmäßig, sprechen nicht. Sprechen nie, 2 Wochen lang. Teilen Brotreste, kauen sie langsam, bedächtig, essen Gras und Baumrinde. Laufen durch Wälder, sehen Burgen, Schlösser, Lichter, Lüster, sehen nicht Vorhandenes, haben Halluzinationen vom Hunger, von Müdigkeit, haben Angst vor knackendem Ast, vor fallendem Zweig. Am Tag schnallen wir uns mit den Riemen an die Stämme, schlafen stehend, von Baumkronen geschützt. Die Tiefflieger suchen geduldig, schnattern wie Nähmaschinen, suchen Versprengte, suchen solche, wie wir es sind. Ein 14-Jähriger tritt durch, reißt sich vom Baum, rennt auf das Feld, hat Schulterschuss, hat Fieber. Sie fliegen weg, haben es eilig. 2 Nächte später sehen wir sie. Die Panzergeschütze, Kolonnen. Sie rufen sich zu, singen, gröhlen, fühlen sich sicher. Wir liegen hinter den Bäumen, sehen ihre Beine, ihre Stiefel. Sie sind nah, zum Greifen nah. Sie ziehen vorbei, machen Halt auf freiem Feld, bleiben. Am Morgen schießen sie in den Wald, schießen ihn zusammen. Die Bäume stürzen, knarren, fallen übereinander, ineinander, senken sich, klammern sich fest. Dem vor mir reißt es das Bein ab. Es fliegt hoch, fliegt weit. Er merkt es nicht, läuft weiter. Macht 2 Sprünge, stürzt, fällt mit den Bäumen. Sie zerren an Jacken, an Hemden, nehmen die Hemdlappen in erhobene Hände, laufen zum Waldrand, schwenken die Lappen über den Köpfen, fallen nach vorn, fallen nach hinten, werden zusammengeschossen. Wir kriechen, bleiben unter Bäumen, unter Moos, unter Zweigen, atmen nicht, atmen kaum. Ameisen krabbeln über die Hände, übers Gesicht, Beine rauf und runter. Wir liegen, warten. Links neben mir liegt ein Gefreiter, ein Alter, ein Frontschwein, er zischelt. Die ziehen ab. Das Malen der Ketten wird leise. Die Rufe verscheppern über den Feldern, ein Bajonett stochert im Boden, im Moos. Sie springen hoch, der vor mir, der neben mir, schlagen Gewehre aus Händen, schlagen Kolben in Bäuche, halten Bajonette an die Kehlen, Fäuste in Münder, fragen, wie viele seid ihr? Wo sind die anderen? Wo sind noch Panzer? Sie haben semmelblondes Haar, helle Augen, sind Bauernjungen, ukrainische Bauernjungen. Wir rennen in den Wald, tiefer und tiefer. Nicht schießen, flüstern sie, weiter sagen, nicht schießen. In der Nacht verlaufen wir uns, kommen zum 3. Mal an dieselbe Lichtung, an den gleichen Weg. Sie sehen nach oben in den schwarzen Himmel, suchen ihn ab nach Sternen, finden sie nicht, teilen Wachen ein. Rutschen in eine Mulde, schlafen eingerollt, in Moos, Blätter, Zweige, schlafen tief ausgestreckt, schlafen Totenschlaf. Werd wach im Morgengrauen, werd wach von Schüssen, kriech über Baumstamm, lieg mit dem Magen auf dem Stamm, seh hoch, seh den Russen. Er steht vor mir, sieht mich an, seh Pistole, seh den Lauf, seh ihn klar, seh ihn nicht. Hand, Arm beschreiben Bogen, ziehen Körper nach, machen Drehung, brechen ab, rutschen zusammen. Hand, Arm, Körper, Knie. Meine Hose ist nass, vom Waldboden, von Blättern, vom Urin, liegt klamm, starr, Wasser läuft schenkellang, läuft durch Hosenbeine in Stiefel. Stiefvaters Stiefel. Einer zieht meinen Arm, sagt, komm schon. Weißer Bart, Ziegenbart sprießt aus Backe, aus Kinn, aus Hals. Tannennadeln hängen dran und Moosstücke. Er steckt die Zunge neben einsamen Vorderzahn, schnalzt, klopft sein Gewehr. Ich will Danke sagen, kann es nicht, will Danke sagen. Danke, dass du schneller warst. Geh neben ihm her, will immer zu Danke sagen. EVD liegt hinter der Mulde, sieht vor sich hin, hat versagt, durchgedreht, versteht es nicht. Wir haben Hunger. Hunger, der uns verrückt macht. Wir reden, sind unvorsichtig, werden verrückt vom Hunger. Sehen Bauernhäuser, trauen uns nicht ran, laufen weiter an Nauen vorbei nach Friesack. Sehen Kühe, brüllende mit dicken Eutern, liegen im Wald, sehen sie tanzen auf den Feldern, trauen uns nicht. Irgendwo müssen sie sein, die Amerikaner. Vielleicht an der Elbe, ist nicht mehr weit, noch ein paar Nächte vielleicht. Wir sind noch 20. 20 brabbelnde, stolpernde, vom Hunger verrückt gewordene. Hildegard Knef las aus ihrer Autobiografie Der geschenkte Gaul, eine Produktion des Funkturm Verlages aus dem Jahre 1999.